Die tropischen Wälder waren bei weitem keine unergiebigen Nebenschauplätze. Gerade hier haben Menschen schon vor rund 45.000 Jahren erstmals im Namen der Produktivität in das Leben von Pflanzen und Tieren eingegriffen. Zu diesen vielgestaltigen Lebensräumen gehören neben den feuchten Regenwäldern auch Gebirgswälder und Wälder, die zu einer bestimmten Jahreszeit trocken sind. In ihnen dringt Sonnenlicht bis zum Boden vor. Dieser ist fruchtbar und die Vegetation lässt sich leicht abbrennen. Möglicherweise gehörten gerade solche Wälder an der Grenze vom Pleistozän zum Holozän zu den ersten Schauplätzen eines gezielten Pflanzenanbaus. Die Menschen veränderten Landschaften und pflanzten Bäume mit zuckerhaltigen Früchten und Knollen an Orten, an denen sie normalerweise nicht wachsen würden. Wie wir noch genauer erfahren werden, haben Archäobotaniker und Zooarchäologen nachgewiesen, dass einige der heute weltweit meistgenutzten domestizierten Arten durch solche Formen des Pflanzenanbaus und der Viehzucht entstanden sind. Ihr Ursprung liegt tatsächlich in den tropischen Wäldern. Auch ein beträchtlicher Anteil der Posten auf unserer wöchentlichen Einkaufsliste stammt aus tropischen Wäldern, ohne dass wir es uns bewusst machen. Eier, Cornflakes, Tortillas, Würfelzucker, Schokoriegel, Pizza mit Schinken und Ananas, Pfeffer und Zigaretten, aber auch Brotaufstriche oder Kosmetika, die Palmöl enthalten, sind nur einige der vielen Produkte, die ihre Existenz dem Dschungel verdankten. Pflanzenanbau in den Tropen fand manchmal in Form einer Landwirtschaft statt, für die immer wieder neue Felder angelegt wurden, was in prähistorischer Zeit zur Entwaldung und größeren ökologischen Veränderungen führte, die uns heute eine krasse Warnung sein können. In anderen Fällen jedoch wurden die domestizierten Ressourcen in die vorhandene, nachhaltige Wirtschaft mit Jagd, Sammeln und Fischfang integriert. In Regionen, in denen Landwirtschaft nach unseren heutigen Vorstellungen zum Scheitern verurteilt war, haben menschliche Gesellschaften, wie wir heute wissen, im Laufe der letzten 10.000 Jahre überall auf der Welt nicht nur viele Pflanzen und Tiere aus tropischen Wäldern, sondern auch ganze Landschaften verändert, um am Ende die Supermarktwaren zu erzeugen, die für uns heute selbstverständlich sind. Die tropischen Wälder stehen in dem Ruf, sie hätten bis zur Industrialisierung zu den besonders ursprünglichen Regionen gehört. In Wirklichkeit waren sie so lange wie kaum eine andere Umgebung den Eingriffen von Menschen ausgesetzt. Schon vor 45.000 Jahren, als unsere Spezies in die tropischen und subtropischen Regionen Südostasiens, des westlichen Ozeaniens und Australiens vordrang, brannten Menschen tropische Waldökosysteme ab, um Graslandschaften zu schaffen und den Waldboden freizulegen. Auf diese Weise konnten sie aus einer Fülle von Lebensmitteln wählen, die aus offenen Flächen, trockenen Wäldern und dem feuchteren Regenwald stammten. Manche Gruppen bewirtschafteten Pflanzen sogar, indem sie diese an andere Orte versetzten. Stärkehaltige Pflanzen wie die Jamswurzel wurden vermutlich schon vor 40.000 Jahren über die Wallace-Linie gebracht. Das heutige Verbreitungsgebiet verschiedener Arten, darunter die Sago-Palme, sowie verschiedene Formen von Jams und Taro, die zu Beginn des Holozäns auf dem Festland und den Inseln Südostasiens, sowie vielleicht auch in Australien heimisch waren, lässt sicher an Eingriffe von Menschen denken.